Erster der König war sehr traurig. Er ging nach oben und weinte. Er rief, mein Sohn Absalom. Ich wollte, ich wäre tot statt dir. Zweiter Mann sagte Job, der König weint um Absalom. Dritter der Sieg wurde an diesem Tag traurig. Das Volk hörte, der König ist traurig wegen seines Sohnes. Vierter das Volk ging leise in die Stadt. Sie schämten sich. Sie waren wie Soldaten, die flohen. Fünfter der König bedeckte sein Gesicht. Er schrie laut, mein Sohn Absalom. Absalom, mein Sohn. Sechster Job ging zum König. Er sagte, du hast deine Diener beschämt. Sie haben dein Leben gerettet. Sie haben auch deine Familie gerettet. Siebter Job sagte, du liebst die, die dich hassen. Du hast die, die dich lieben. Wenn Absalom leben würde, wärst du froh. Auch wenn wir alle tot wären. Achter Job sagte, steh auf und sprich mit deinen Leuten. Wenn du nicht rausgehst, bleibt niemand bei dir. Das wäre sehr schlimm für dich. Neunter der König stand auf. Er setzte sich ins Tor. Das Volk hörte es. Alle Leute kamen zum König. Zehnter alle Israeliten waren nach Hause geflohen. Sie stritten sich. Sie sagten, der König hat uns von Feinden gerettet. Er hat uns von den Philistern gerettet. Aber jetzt ist er vor Absalom geflohen. Elfter sie sagten, wir haben Absalom zum König gemacht. Aber er ist im Kampf gestorben. Warum warten wir? Wir sollten den König zurückholen. Zwölfter der König hörte, was Israel sagte. Er schickte Priester Zadok und Abiatar. Er sagte ihnen, sprecht mit den Ältesten von Juda. Fragt sie, warum wollt ihr den König nicht zurückbringen? Dreizehnter er sagte, ihr seid meine Familie. Ihr seid mein Fleisch und Blut. Warum wollt ihr den König nicht zurückbringen? Vierzehnter er sagte auch zu Amasa, du bist mein Fleisch und Blut. Gott soll mich strafen. Du wirst mein Heerführer an Joabs Stelle. Fünfzehnter David änderte die Meinung der Judäer. Sie schickten dem König eine Nachricht. Sie sagten, komm mit all deinen Leuten zurück. Sechzehnter der König ging zurück. Er kam zum Jordan. Die Judäer kamen nach Gilgal. Sie wollten den König treffen. Sie halfen ihm über den Jordan. Siebzehnter Shimei, der Sohn Geras, kam schnell. Er war aus Bahurim. Er kam mit den Judäern zu König David. Achtzehnter er hatte 1000 Männer aus Benjamin. Ziba, Sauls Diener, kam vor dem König zum Jordan. Er hatte 15 Söhne und 20 Diener. Neunzehnter sie halfen der Familie des Königs über den Fluss. Shimei kniete vor dem König nieder. Der König wollte gerade über den Jordan gehen. Zwanzigster Shimei sagte zum König, mein Herr, vergiss meine Schuld. Denk nicht an mein Vergehen. Ich war schlecht, als du Jerusalem verließest. 21. Er sagte, ich weiß, ich habe falsch gemacht. Aber heute bin ich der Erste. Ich komme, um meinen König zu treffen. 22. Abishai, der Sohn der Zeruja, sprach. Er sagte, sollte Shimei nicht sterben? Er hat den König Gottes verflucht. 23. David antwortete, was wollt ihr, Söhne der Zeruja? Soll heute jemand in Israel sterben? Ich bin jetzt König über Israel. 24. Der König sagte zu Shimei, du wirst nicht sterben. Der König versprach es ihm. 25. Meribal, Sauls Enkel, kam auch zum König. Er hatte sich nicht gepflegt. Er hatte seine Kleider nicht gewaschen. Das war so, seit der König ging, bis er zurückkam. 26. Er kam aus Jerusalem, um den König zu treffen. Der König fragte ihn, warum bist du nicht mit mir gegangen, Meribal? 27. Er antwortete, mein Herr, mein Diener hat mich betrogen. Ich sagte ihm, sattel den Esel für mich. Ich wollte mit dem König gehen. Ich bin ja lahm. 28. Er sagte, aber er hat schlecht über mich geredet. Mein König ist wie ein Engel Gottes. Mach, was du für richtig hältst. 29. Er sagte, meine Familie hätte sterben können. Aber du hast mich an deinem Tisch essen lassen. Was habe ich noch für Rechte? 30. Der König antwortete, warum redest du noch? Ich sage, du und Ziba, ihr teilt das Land. 31. Meribal antwortete dem König, er kann alles haben. Mein König ist sicher nach Hause gekommen. 32. Barsilai aus Gilead kam von Rogelim. Er ging mit dem König zum Jordan. Er wollte ihm über den Jordan helfen. 33. Barsilai war sehr alt, 80 Jahre. Er gab dem König Essen in Mahanaim. Er war ein sehr reicher Mann. 34. Der König sagte zu Barsilai, komm mit mir. Ich sorge für dich in Jerusalem. 35. Barsilai antwortete dem König, wie lange lebe ich noch? Soll ich mit dem König nach Jerusalem gehen? 36. Er sagte, ich bin 80 Jahre alt. Kann ich noch gut und schlecht unterscheiden? Kann ich noch schmecken, was ich esse? Kann ich noch Sänger hören? Ich will dem König keine Last sein. 37. Er sagte, dein Diener wollte den König nur kurz begleiten. Warum will der König mich so belohnen? 38. Er sagte, lass mich zurückgehen. Ich will in meiner Stadt sterben. Hier ist Kimham. Er kann mit dem König gehen. Mach mit ihm, was du willst. 39. Der König antwortete, Kimham soll mit mir gehen. Ich tue für ihn, was du willst. Ich gebe dir alles, was du von mir willst. 40. Alle Soldaten gingen über den Jordan. Dann ging der König über. Der König küsste Barsilai. Er verabschiedete sich. Barsilai ging nach Hause. 41. Der König ging nach Gilgal. Kimham ging mit ihm. Alle Soldaten aus Juda gingen mit dem König. Die Hälfte der Soldaten aus Israel ging auch mit. 42. Dann kamen alle anderen Israeliten zum König. Sie fragten, warum haben die Judäer dich geholt? Sie brachten den König und seine Familie über den Jordan. 43. Alle Judäer antworteten den Israeliten, der König ist unsere Familie. Warum seid ihr deswegen wütend? Haben wir etwas vom König genommen? 44. Die Israeliten antworteten den Judäern, wir haben mehr Recht am König. Wir sind wichtiger als ihr. Warum habt ihr uns nicht geachtet? Wir wollten zuerst den König zurückbringen. Die Judäer sagten noch schlimmere Worte.